بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أو الله سبحانه وتعالى ببتندش غشلات وببتندش إخلاص وببتندش deine Barmherzigkeit, auf dass du sie auf uns herabsendest, auf dass diese Sitzung eine segensreiche Sitzung macht, so dass wir diese Tat, die wir jetzt gerade begehen, die wir auf jeden Fall vorfinden werden am Tag der Auferstehung, entweder in unserer linken oder rechten Schale, inshallah finden wir sie in unserer rechten Schale wieder. Und wer weiß, vielleicht ist eine dieser Sitzungen, und wir hoffen, es ist jede dieser Sitzungen, aber vielleicht ist eine dieser Sitzungen, von diesen Sitzungen, wo wir inshallah, wenn wir eines Tages in Paris sind, wo wir dann darüber reden und sagen werden, erinnert ihr euch auch daran, als wir am 15. April 2005 zusammen saßen in der Moschee in Heidelberg. Und in diesem Moment, wisst ihr, liebe Brüder, hat Allah uns unsere Sünden vergeben. Und in diesem Moment hat Allah subhanahu wa ta'ala festgeschrieben, dass wir zu den Paradiesbewohnern gehören. Und genau das Gleiche gibt es auch für Menschen, die üble Taten begehen. Sie begehen so oft üble Taten, bis eines Tages Allah subhanahu wa ta'ala festschreibt, dass sie jetzt endgültig zur Gesellschaft der linken Seite gehören und nicht mehr zur Gesellschaft der rechten Seite. Und dann werden ihre Herzen versiegelt, und dann hören sie nicht mehr und sehen nicht mehr und verstehen nicht mehr. Und all diese Sachen suchen wir Zuflucht für Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen versuchen wir möglichst viel Ikhlas zu haben, dass wir diese Sache machen, nur um Allahs Wohlgefallen zu erlangen und nicht um irgendwie Ansehen zu gewinnen bei irgendwelchen Menschen. Die heutigen Verse, die wir anschauen wollen, sind die Verse 124 bis 126. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Und gedenkt, als Ibrahim von seinem Herrn mit Worten geprüft wurde, da befolgte er sie. Er, Allah, sagte: Ich will dich zu einem Vorbild für die Menschen machen. Er, Ibrahim, sagte: Und von meiner Nachkommenschaft? Er sagte: Mein Bund erstreckt sich nicht über die Ungerechten, oder mein Bund erstreckt sich nicht auf die Ungerechten. Und als wir das Haus zu einem Ort der Einkehr für die Menschen und zu einer Stätte der Sicherheit machten und sagten: Nehmt Ibrahims Standort als Gebetsplatz. Und wir verpflichteten Ibrahim und Ismail: Reinigt mein Haus für diejenigen, die den Umlauf vollziehen und die sich dort zur Andacht zurückziehen und die sich vor Allah verbeugen und niederwerfen. Und gedenkt, als Ibrahim sagte: Mein Herr, mache dies zu einer sicheren Ortschaft und versorge ihre Bewohner mit Früchten. Wer von ihnen an Allah und den jüngsten Tag glaubt? Er, Allah, sagte: Wer aber ungläubig ist, den lasse ich ein wenig genießen, hierauf zwinge ich ihn in die Strafe des Höllenfeuers, ein schlimmer Ausgang. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala über die schlechten Eigenschaften von den Juden und Christen erwähnt hat und uns gewarnt hat, Muslime in ihre Fußstapfen zu treten, denn wenn wir in ihre Fußstapfen treten, dann werden wir das gleiche Ende erhalten, was sie auch erhalten, bringt Allah subhanahu wa ta'ala jetzt ein Beispiel, ein Gegenbeispiel, ein ideales Beispiel, aber ideal realistisches Beispiel, dem wir folgen können, und ein Beispiel, das es gegeben hat. Und nicht nur irgendein Beispiel, es ist das Beispiel von Ibrahim alayhi salatu wassalam, der genannt wird der Vater von den Propheten, der Vater der Propheten, Abul Anbiya. Und es heißt in einer Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass Ibrahim derjenige ist, der ihm am nächsten aussieht, vom Aussehen her, ihm am nächsten aussieht, sallallahu alaihi wasallam. Und es ist auch überliefert, dass die Kinder, die sterben, die Kinder, die diese Pubertät nicht erreicht haben, dass die im Al-Barzakh, das ist die Zwischenstufe zwischen diesem Leben und dem Leben im Paradies und der Hölle, sich, dass Ibrahim alaihi wasallam sich um diese Kinder kümmert, in Al-Barzakh. Ibrahim alaihi salatu wassalam ist einer, der ein Vorbild. Allah Ta'ala sagte im Koran: Inna Ibrahim kana Ummah. Also Ibrahim war ein Vorbild, eine Ummah. Er ist eine Ummah, bedeutet im Arabischen nicht nur die Gemeinde oder die Gemeinschaft, sondern auch eben ein ideales Vorbild. Und gedenkt, als Ibrahim von seinem Herrn mit Worten geprüft wurde. Ibrahim alayhi salatu wassalam ist einer der Ulul Azm, der fünf Ulul Azm, die fünf Propheten, die besonders standhaft waren und die besonders stark in der Entschlossenheit waren. Und zwar sind das die fünf: der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Prophet Isa alaihi salatu wasalam, der Gesandte Musa alaihi salatu wasalam und der Gesandte Ibrahim alaihi salam und der erste aller Gesandten Nuh alaihi salatu wasalam. das sind Ulul Azm, das heißt die fünf besonders standhaften Propheten. Und das zeigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala durchaus Unterschiede gemacht hat unter den Propheten. Die einen hatte über die anderen erhöht. Wie er sagte, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Wir haben einige Propheten über die anderen erhöht. Oder bevorzugt. Wir haben die einen Propheten über die anderen, vor den anderen bevorzugt. So heißt es wortwörtlich. Ja. Und was die Aussage von Allah angeht in Surat al-Baqarah, لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ. Wir machen keinen Unterschied zwischen seinen Gesandten. Gemeint ist damit im Glauben. Wir glauben an alle. Und wir leugnen nicht einen Teil von ihnen und glauben an einen anderen Teil. Sondern alle sind Gesandte Allahs, Propheten Allahs, denen Allah subhanahu wa ta'ala Offenbarung eingegeben hat. Und die die Wahrheit gesprochen haben und die Botschaft hundertprozentig weitergegeben haben. Das Beispiel von Ibrahim alayhi salatu wassalam ist ein besonderes Beispiel, besonders in diesem Zusammenhang, für die Muslime, Juden und Christen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte über Ibrahim, وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا. Und wir haben ihm seine Belohnung im Diesseits gegeben. Und wir haben ihm seine Belohnung im Diesseits gegeben. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Und im Jenseits wird er einer der Rechtschaffenden sein. Allahu Akbar. Also er wurde schon im Koran abgestempelt als einer, der siegreich sind. Und wie viele tausend Jahre ist der Koran nach seinem Tod offenbart? Was heißt es, wir haben ihm seinen Lohn im Diesseits schon gegeben? Die Mufassirun haben gesagt, das ist die Übereinkunft der drei Weltreligionen darüber, dass Ibrahim ein gottesfürchtiger und rechtschaffener Prophet gewesen ist. Und alle Juden, Christen, Muslime glauben an ihn und alle beanspruchen, dass er ein Anhänger ihrer eigenen Religion ist. Und das ist das Besondere an Ibrahim a.s. Alle drei Weltreligionen erwähnen ihn im Guten und lobpreisen ihn und loben ihn und erwähnen nur Gutes über diesen Propheten und dass er ein aufrichtiger Mensch war. Ja, das ist eine Belohnung, die er in Diesseits erhalten hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn mit Worten geprüft. Das ist ein Beispiel im Tafsir, dass wenn manche Mufassirun sagen, dass die Worte, mit denen er geprüft worden ist, dass er seinen Sohn schlachten sollte. Andere sagen, geprüft wurde er dadurch, dass er ins Feuer geworfen worden ist. Andere sagen, dass er geprüft worden ist, dass er auswandern sollte. Andere sagen, er wurde geprüft, dass er mit seiner Magd Hajar nach Mekka gehen sollte, in dem damals Totental, und mit seinem Sohn Ismail, um sie dort auszusetzen. Andere sagen, dass gemeint ist damit, dass er die Kaaba bauen sollte. Und alle diese Sachen sind darin beinhaltet. Das heißt auch im arabischen Worten, mit Worten, sind viele Worte. Und Ibrahim a.s. hat diese Sachen und auch zum Beispiel Subhanallah, die Götzen, die er zerstört hat, ne, in dem Tempel von den Götzen. Und auch die Beschneidung hat er durchgeführt. Ja. Alle diese Sachen hat Ibrahim a.s. Er war ein Muslim, er hat sein ganzes Leben und seinen Tod alles geopfert für Allah subhanahu wa ta'ala. Und er hat diese Prüfung bestanden und Allah sagte, da befolgte er sie. Also er gedenkt, als Ibrahim von seinem Herrn mit Worten geprüft wurde, da befolgte er sie. Er, Allah sagte, ich will, also weil er eben bestanden hat, die Prüfung bestanden hat, ich will dich zu einem Vorbild für die Menschen machen. Er, Ibrahim, antwortete darauf und von meiner Nachkommenschaft. Ibrahim, auf Arabisch und im Koran, in der Lesart von Ibn Amr heißt es auch Ibrahim. Beide Lesarten, beides ist korrekt, ob man Ibrahim sagt oder Ibrahim. Und er sagte dann, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm sagte, ich werde dich zu einem Vorbild für die Menschen machen, sagte er, und von meiner Nachkommenschaft. Und das kann man in zwei Arten und Weisen verstehen. Entweder ist dies eine Frage, das heißt, er fragt etwa von meiner Nachkommenschaft, gilt das auch also für meine Nachkommenschaft? Fragt Allah. Oder es ist eine Art Bittgebet, Dua. Allah sagt, ich werde dich zu einem Vorbild für die Menschen machen. Und dann sagt er, und von meiner Nachkommenschaft auch bitte. Ne? Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ma inna la yanalu ahdi al-zalimin. Er sagte Allah, also mein Bund erstreckt sich nicht auf die Ungerechten. Und das heißt eben, dass die Imame des Islam und die rechtschaffenen Vorbilder, sie werden niemals ungerechte Menschen sein. Und dieser Bund erstreckt sich nicht über die Ungerechten. Und diese Menschen müssen auch gelehrt sein. Diese Menschen, die Imame sind, müssen gelehrt sein, wie Ibrahim a.s. Sie müssen Ikhlas haben. Sie müssen unterwürfig sein. Sie müssen gehorsam sein Allah SWT gegenüber. All diese Eigenschaften, die Ibrahim auch erfüllt hat, muss man im weitesten Sinne oder möglichst nachahmen. Dann sagt Allah SWT: Und als wir das Haus zu einem Ort der Einkehr für die Menschen und zu einer Stätte der Sicherheit machten und sagten, nehmt Ibrahims Standort als Gebetsplatz. Als wir das Haus, also Allah spricht sich selbst an, und als Allah das Haus, natürlich die Kaaba gemeint in Makkah, zu einem Ort der Einkehr gemacht haben für die Menschen. Ein Ort der Einkehr, Mathabatan linnasi wa amna, und zur Sicherheit, Stätte der Sicherheit, das ist ein Ort der Einkehr, wo man immer wieder hinkommt, um zu beten und um Tawaf zu machen und Umrah zu machen, um Hajj zu machen. Und das heißt praktisch, um gute Dinge, gute Taten zu erwerben fürs Diesseits und für das Jenseits. Und diese Verse sind nicht nur interessant für die Kinder Israels und für die Christen, sondern auch für die Mekkaner. Denn die Mekkaner, die in Mekka gelebt haben, logischerweise, und die hatten die Kaaba, und für sie war die Kaaba auch ein Heiligtum, weil es schon seit Tausenden von Jahren dort steht. Und weil sie eben auch glauben, dass dieses Haus das Haus Allahs war. Ja, das haben auch die Mekkaner schon geglaubt früher, dass das Haus, die Kaaba, Allahs Haus war und niemandem anderes. Über die Vorzüge der Kaaba gibt es einiges, aber das Interessanteste, eines der interessantesten Hadithe und allgemeinsten findet man heutzutage, wenn man nach Mekka fährt von Jidda aus, und da findet man eine Tafel, wo es drauf steht: Man atta hadha al-bayt falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayawmi waladatu ummuh. Das heißt, wer auch immer zu diesem Haus geht und weder Beischlaf ausübt noch frevelt, der wird zurückkehren wie an den Tag, an dem seine Mutter ihn geboren hat. Ja, und das ist ein Ausdruck, der im Hadith erwähnt wird, eben, dass man sündenfrei zurückkehrt. Wenn man nur dieses Haus, es gibt eine andere Version, man hajja hadha al-bayt, wer zu diesem Haus pilgert und die Pilgerfahrt vollzieht. Hajj auch. Wer zurückkehrt, kehrt zurück, wenn man eben kein Rafat, kein Beischlaf ausführt während dieser Zeit und keinen Frevel macht, dann wird man zurückkehren wie an den Tag, an dem die Mutter ihn geboren hat, sündenfrei. Und welch große Barmherzigkeit das von Allah SWT ist. Und die Mekkaner werden erinnert hier an denjenigen, der sie gebaut hat. Sie sehen sie vor sich und sie werden erinnert, wenn sie gebaut hat, als Zeichen des Tawhid. Denn Ibrahim a.s. war ein Muwahhid, das heißt, er war ein Anhänger des Tawhid, des islamischen Monotheismus. Und die Kaaba ist ein Hinweis, und auch Al-Maqam, der Standort Ibrahims ist auch ein Hinweis auf den Status von Ibrahim a.s. im Islam. Und als wir das Haus zu einem Ort der Einkehr für die Menschen und zu einer Stätte der Sicherheit machten und sagten, nehmt Ibrahims Standort als Gebetsplatz. Ibrahim a.s. wird erzählt, dass als er die Kaaba gebaut hat, hat er einen Stein gehabt oder eine Erhöhung gehabt, auf der er sich draufgestellt hat, um zu gucken, ob das Gebäude eben gerade steht oder nicht gerade steht. Und dieser Standort von Ibrahim war sehr, sehr nah an der Kaaba dran. Bis Umar ibn Khattab radiallahu anhu arda ihn weiter entfernt hat, weil er darin einen Nutzen sah und das nicht die den Tawaf machen irgendwie beeinträchtigte. Ja. Ansonsten war er neben der Kaaba direkt dran. Man findet bis heute noch diese Stelle neben der Kaaba, und das ist und dieser Vers, der herabgesagt worden ist, hier nimmt Ibrahims Standort als Gebetsplatz, gibt es eine mehr oder weniger Offenbarungsgrund dazu. Nein, gibt es einen Offenbarungsgrund dazu. Und zwar sagte Umar ibn Khattab, und was lässt uns wissen, wer Umar ibn Khattab ist? Umar ibn Khattab ist der zweite Khalifa der Muslime, und er ist einer der rechtschaffenden Menschen, für den wir bezeugen, als Person bezeugen dürfen, dass er rechtschaffen war, und als Person bezeugen dürfen, dass er ein Paradiesbewohner ist, und als bezeugen dürfen, dass er zu den rechtschaffenden, auserwählten Menschen gehört, die es jemals gegeben hat, und zu den besten Menschen gehört, nach also und der Übereinkunft der Ahlus Sunnah wal Jama'a der beste Mensch dieser Umma ist nach eben dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und nach Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu wa arda. Und über ihn sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jedes Mal, wenn Umar einen Weg sich aussucht, dann sucht sich der Shaitan einen anderen Weg aus. Also er geht ihm aus dem Weg, radiallahu anhu wa arda. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch über ihn, لو كان في أمتي محدثون لكان منهم عمر ولكن لا نبي بعدي. Das heißt, gäbe es unter meiner Umma محدثون, Leute, mit denen die Engel reden, dann wäre Umar einer von ihnen. ولكن لا نبي بعدي, aber es gibt nach mir keinen Propheten mehr. Und Umar bin Khattab erzählt selbst und sagte, وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاث. Das heißt, ich habe in meiner Aussage meinen Herrn in drei Fällen übereingestimmt. Es gibt sogar vier Fälle. Gemeint ist, dass er eines Tages dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. O Gesandter Allahs, würdest du doch den Standort Ibrahims zu einem Gebetsplatz nehmen? Und dann sandte Allah subhanahu wa ta'ala Jibril alayhi salam zu seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er sagte, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Das heißt, und nehmt den Standort Ibrahims als Gebetsplatz. Und seitdem, was machen wir jedes Mal, wenn wir den Tawaf beendet haben? Es ist eine Sunnah, dass man sich hinter den Maqam von Ibrahim stellt und dort zwei Raka'at betet. Und auch der Imam heutzutage, und ich denke, es war früher auch so, stellt sich hinter den Maqam von Ibrahim und betet dort. Ja, also das heißt, von dieser Seite stellt sich hin. Im Allgemeinen. Dann des Weiteren gibt es eine zweite Stelle. Nicht vorenthalten möchte. Als Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu die folgenden Verse hörte, dass sie offenbart worden sind. Hierauf schufen wir den Samentropfen zu einem Anhängsel, aus Surat al-Mu'minun. Dann schufen wir das Anhängsel zu einem kleinen Klumpen. Dann schufen wir den kleinen Klumpen zu Knochen. Dann bekleideten wir den Knochen mit Fleisch. Hierauf ließen wir ihn als eine weitere Schöpfung entstehen. Dann sagte Umar, فَتَبَارَكَ أَحْسَنُ خَالِقِينَ. Das heißt auf Deutsch, segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. Als Lobpreisung von dieser gewaltigen Schöpfung, wie Allah einen schöpft. Wenn Allah wollte, hätte er den Menschen einfach sagen können, sei und dann ist er fertig, der Mensch ist fertig. Aber Allah hat diese Stufen gemacht. Und Allah weiß, welche Weisheit dahinter stecken. Welche Vorteile, dadurch unterscheiden sich die wissenden Menschen von den unwissenden Menschen. Und viele unglaubliche Sachen. Und dann hat Allah den Vers abgesagt. Gleich im Anschluss. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Das ist die zweite Sache. Die dritte Sache, und zwar waren sich die Sahaba radiallahu anhum nach der Schlacht von Badr nicht einig, was sie mit den Gefangenen machen sollen. Und manche von ihnen haben gesagt, wir sollten die Gefangenen freilassen, weil wir schwach sind und dafür Lösegeld bekommen. Und dann haben wir was davon. Und Umar ibn Khattab sagte, nein, das ist nicht richtig, sondern das sind Leute, die uns bekriegt haben. Und diese Menschen, die praktisch den Islam, das letzte Licht des Islam auslöschen wollten, ja, mit dem Propheten, sie gehören hingerichtet, mehr nicht. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala folgenden gewaltigen Verse abgesandt. Er sagte, es ist in Vers 67, Surat al-Anfal, Surah Nummer 8. Es steht keinem Propheten zu, Gefangene zu haben, bis er den Feind überall im Land schwer niedergekämpft hat. Ja, dann sagt Allah, ihr wollt Glücksgüter des Diesseitigen. Aber Allah will das Jenseits. Allah ist allmächtig und allweise. Wenn nicht von Allah eine früher ergangene Bestimmung wäre, würde euch für das, was ihr genommen habt, fürwahr gewaltige Strafe widerfahren. Subhanallah. Und das war das nächste, was Umar al-Khattab genau übereinstimmt hat mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Und Das letzte, das vierte, was mir bekannt ist, ist, dass er sagte, O Gesandter Allahs, Ya Rasulullah, Nisa'uk, yadkhulu alayhinna al-bar wal-fajir, law amartahunna bil-hijab. Das heißt, O Gesandter Allahs, deine Frauen, zu ihnen dringt ein, also zum Haus, und sieht sie, der al-bar wal-fajir, das heißt, der Rechtschaffene und der Sündhafte und Frevler. Und dann sagte er, würdest du doch deinen Frauen befehlen, ein Hijab anzuziehen. Oder irgendetwas, was eben die Blicke nicht zu den Frauen gelangen lässt, dass die Frauen nicht gesehen werden können. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den Vers 53 von Surat al-Ahzab herabgesandt, in dem es heißt, oder zumindest den Teil hier, وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ فَاسْأَلُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Und wenn ihr sie, das heißt die Frauen des Propheten, um einen Gegenstand bittet, so bittet sie hinter einem Vorhang. Na. Und so ist klar, dass die Frauen des Propheten, man durfte von ihnen nichts sehen, weder Gesicht, noch Hände, noch Fingernägel, noch irgendetwas. Und das ist das auch, warum die viele Fuqaha gesagt haben, dass auch die Frauen allgemein, und weil die Frauen des Propheten sind Vorbild und alle Frauen anderen nehmen sich diese Frauen zum Vorbild, deswegen dürfen die Frauen nichts von sich zeigen. Na, das war das, was einige Frauen gesagt haben. Und das war wieder eine Sache, in der Umar al-Khattab radiallahu anhu Allah subhanahu wa ta'ala übereinstimmte. Na, nehmt Ibrahims Standort als Gebetsplatz. Im Tafsir Maqam Ibrahim wird nicht nur ausgelegt als die Stelle, an der er stand, sondern als alle Orte, an denen man Kulthandlungen Allahs vollzieht, die von Ibrahim abstammen. Gemeint ist also die Stelle, sondern auch die Stellen, die man für Hajj, die man braucht, wenn man zu Hajj geht. Ja, wie Mina, wie Arafat und das Sa'i, At-Tawaf und alle diese anderen Sachen gehören nach manchen Mufassirun auch zum Maqam von Ibrahim a.s. Und wir verpflichteten Ibrahim, noch eine Sache, und zwar Allah sagte, er machte diese Städte zu einem Ort der Sicherheit. In der vorislamischen Zeit, in der Jahiliya, war es sogar so, dass es war so ein Ort der Sicherheit, dass sogar der Vater des Ermordeten am Mörder vorbeiging bei der Kaaba und ihm nichts antat. Und nachdem der Islam gekommen ist, ist diese Sache vorbei. Jetzt sind die Muslime selbst dafür verantwortlich, dass dieser Ort zu einem Ort der Sicherheit wird. Manche Fuqaha haben sogar aus diesem Vers entnommen, dass wenn jemand irgendwann eine Straftat begangen hat und sich auf dieses Gebiet zurückzieht, darf man ihm nichts antun. Aber dem widerspricht natürlich, dass es unmöglich akzeptabel ist, dass das Gebiet von Makka zu einer Einkehr wird von Mördern und Verbrechern und Dieben. Sonst wird das nachher noch ein ganz gefährliches Wort. Also das, wallahu a'lam. Nein, das ist, was ich gelernt habe. Und nehmt Ibrahim als Ort. Und wir verpflichteten Ibrahim und Ismail. Ibrahim a.s. ist der Vater von einem Propheten. Und von noch einem Propheten. Wie heißen sie? Ishak und Ismail. MashaAllah. Und er ist der Opa von einem Propheten. Wie heißt er? Wer? Ibrahim ist der Opa von einem Propheten. Jakob a.s. Ja. Und Ibrahim ist der Uropa von einem Propheten. Von der Prophet Ibrahim ist von der Yusuf, MashaAllah, sehr gut. Von Yusuf. Also MashaAllah, guck mal. Der Vater von zwei Propheten. Der Großvater von einem Propheten und der Urgroßvater. Also eine edle Kette von Menschen, von reinen Menschen. Und von dieser sauberen, edlen Kette stammt wer ab? Die Kinder Israels. Und trotzdem nützt es ihnen nichts. Na. Ismail als Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir verpflichten Ibrahim und Ismail, reinigt mein Haus für diejenigen, die den Umlauf vollziehen, da war Ismail a.s. schon im reifen Alter und da war schon ein Prophet. Und sie sollen dieses Haus reinigen vom Schirk und von irgendwelchem Dreck. Für diejenigen, die den Umlauf vollziehen, Tawaf. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala erst einen Tawaf erwähnt? Die Mufassirun sagen, weil Tawaf ist eine edle Sache und die kann man nur in Makkah machen. Ja? Sa'i natürlich auch. Ja? Aber Tawaf ist noch edler als Sa'i. Weil Tawaf ist wie ein Gebet. Und nur, dass man eben reden darf. Man muss dafür auch rein sein und man schaut die edle Kaaba an und gedenkt Allahs. Also Tawaf ist die edelste Sache, die man machen kann. Man kann sie nur in Makkah machen. Tawaf kann man nirgendwo anders machen. Und die dort reinigt mein Haus für diejenigen, die den Umlauf vollziehen und die sich dort zur Andacht zurückziehen und die sich vor Allah verbeugen und niederwerfen. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt das Verbeugen und das Niederwerfen vom Gebet? Weil das die edelsten Teile des Gebetes sind. Die Verbeugung, Ar-Ruku', was viele Leute nicht so als gewaltige Sache ansehen, leider. Ar-Ruku' ist eine der gewaltigen Gebetsstellungen. Und das Sujud ist die edelste überhaupt. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, die Stellung, an der man am nächsten zu Allah subhanahu wa ta'ala ist, ist, wenn man im Sujud ist. Und deswegen soll man da viel Dua machen. Das Dua im Sujud wird nämlich von Allah subhanahu wa ta'ala erhört. Und das Problem ist, leider, würde irgendjemand, was haltet ihr davon, wenn jemand Sujud macht für einen lebendigen Menschen? Was ist das? Schirk. Kufr. Keine Frage. Weil das ist eine Sache, die man nur für Allah subhanahu wa ta'ala darf. Dann was mit der Verbeugung? Subhanallah. Es gibt Leute, die verbeugen sich für andere Menschen. Auf den Bühnen, bekannte Sachen. A'udhu billah, das ist Schirk, das darf man nicht. Das Verbeugen ist nur für Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt und nicht für irgendwelche anderen Menschen. Das Aufstehen ist ja auch nicht erlaubt. Das Aufstehen für irgendwelche Menschen, das ist auch nicht, das hat der Prophet aus seinem gehasst. Und wer sich wünscht, dass man jemand für sich aufsteht, das ist noch für den, Beispiel, wenn ältere Leute kommen, die älter sind, wenn man aufsteht, um Respekt zu zeigen. Ja, das ist alles, das gehört nicht zur Sunna des Propheten. Also. Alles gehört nicht dazu. Aber wenn es machen, wie das? Ansatz von Verbeugung. Manchmal so. Kenne ich nicht. Das ist ein Ansatz zu Rukor. Japaner, ja. Machst du Hau. Ja, Alhamdulillah, wir Muslime haben unsere eigene Sunna. Und dazu möchte ich nur eine Sache sagen, nur zum Wissen. Wenn man eine Gemeinschaft begrüßt, sagt man Assalamu alaikum. Man muss nicht unbedingt jedem einzeln die Hand schütteln. Und auch wenn man geht, muss man nicht jedem einzeln die Hand schütteln. Und wenn man eine Gemeinschaft begrüßt, jemand kommt rein und sagt Assalamu alaikum. Wenn einer von uns sagt Wa alaikum assalam, reicht das aus. Das muss nicht jeder einzeln sagen. Nur damit. Manchmal findet ihr irgendjemanden, der zum Beispiel nicht antwortet. Nicht, dass man schlecht über die Menschen denkt, sondern es reicht, wenn man in der Gemeinschaft einer antwortet. Und gedenkt, als Ibrahim sagte, mein Herr, mache dies zu einer sicheren Ortschaft, Makkah also, und versorge ihre Bewohner mit Früchten. Wer von ihnen an Allah und den jüngsten Tag glaubt? Das ist interessant, weil wir haben vorhin gesehen, dass Ibrahim gesagt hat, also Allah hat gesagt, ich mache dich zu einem Vorbild für die Menschen. Und dann sagt Ibrahim, aber bitte auch von meiner Gemeinschaft, von meiner Nachkommenschaft. Und dann sagt Allah, nein. Nur die Gläubigen von ihnen, die Ungerechten nicht. Und jetzt sagt Ibrahim, mache diesen Ort zu einem sicheren Ort und versorge die Bewohner mit Früchten. Und er macht gleich die Einschränkung, weil er gelernt hat zum ersten Mal. Wer von ihnen aber nur glaubt an Allah den jüngsten Tag, die anderen versorge sie nicht. Das ist Ibrahims Standpunkt gegenüber die Kuffar. Sieht man mal, was er gelernt hat. Aber dann sagt Allah, weil er ist Ar-Rahman Ar-Rahim, er sagte als Antwort, wer aber ungläubig ist, den lasse ich ein wenig genießen. Das ist Allahs Barmherzigkeit. Und wegen diesem Vers, da dürfen wir die Kuffar essen und trinken lassen auf dieser Erde. Und sie dürfen essen und trinken. Allerdings, weil sie ist das eine Art von Kufr, wenn sie Allah subhanahu wa ta'ala seine Versorgung annehmen, trotzdem nicht anbeten und ihm danken, weil sie von seinen Ni'am profitieren und ihm dafür nicht danken. Hierauf zwinge ich ihn in die Strafe des Höllenfeuers. In diesem Leben hat man noch die Möglichkeit zu entscheiden, ob man betet, nicht betet. Ich meine die Entscheidung in dem Sinne, nicht, dass es erlaubt ist, zu entscheiden, was man tun will. Manche Leute verstehen das falsch, sondern wenn es ins Paradies gehen will, muss beten. Da gibt es gar keine Möglichkeit und muss Zakat geben und fasten und ein rechtschaffen und gottesfürchtiger Mensch sein. Und wer dies nicht tut, der hat ein großes Problem und er wird einen schlimmen Ausgang erhalten, wie Allah SWT es über diejenigen gesagt hat, die im Gebet nachlässig sind. Sogar, wo heißt es im Tafsir, nachlässig, alladhinahum an salatim sahun, das sind diejenigen, die das Gebet nicht zur richtigen Zeit verrichten. Also die absichtlich außerhalb der Gebetszeiten beten oder das Gebet eben vernachlässigen, in der richtigen Zeit zu beten. Und das ist eine gewaltige Sache und wir suchen Zuflucht vor Allah SWT. Und wir hoffen, dass er uns stärkt darin, dass wir unsere Gebete immer zur richtigen Zeit verrichten. Denn das Gebet nach den Shahadatain, nach den zwei Glaubensbekenntnissen, das wichtigste, der wichtigste Pfeiler des Islams. Ibrahim auf Altsyrisch bedeutet Al-Abu Rahim, der barmherzige Vater. Und so ist er und so wurde er uns auch beschrieben. Und er war auch gastfreundlich, wie wir in der Geschichte von Lot a.s. gelernt haben oder lernen werden, als die Engel zu ihm kamen und er wusste nicht einmal, dass er Engel war. Und dann hat einfach eben gleich ein Schlachtopfer geschlachtet und gebraten oder wie auch immer und hat es ihnen serviert. Das ist die beste Art und Weise, wie man mit seinen Gästen umgeht. Und eben nicht gehofft ist. Also du musst dich vorstellen, das sind fremde Leute gewesen. Ne? Die er weiß nicht, wer es ist. Und das Erste, was er gemacht hat, hat ihn für sie ein Tier schlachten lassen und hat sie ihm serviert. Also das ist gastfreundlicher geht es nicht. Gastfreundlicher geht es nicht. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.